Wir hatten bereits vernichtet, was an Städten in eurer Umgebung ist, und wir hatten die Zeichen verschiedenartig dargelegt, auf dass sie umkehren mochten.